Das war einfach der Hammer. Der Hammer schlechthin. Das war einfach der Hammer. Es ist Sparta! direction saying, hey, come on board, let's jump. No one's going to pay attention to anything. I'm too bad, man. You can eat like anything. This is true. About the sim killer invitation, said, Nikki, come on back, finish the job. I wonder if they make any attention to that. I see why not. It doesn't mean they're great, right? This is true. I'm not a man. We'll be right back. Stop. Sag mir bist du jetzt glücklich? Denn ich schwör schon seit Tagen nicht mehr wegen dir, denn du nimmst keine Rücksicht. Längst vergessen die Tage und Wochen, du hast sie gebrochen, du belügst mich. Und ich sehe es klar, weil du es warst. Sag nichts und vergib mich. Sag nichts und vergib mich. Thank you. Thank you. Stop.

Scheiß! Du gehst mir voll auf die Nerven!